Was soll nur aus dir werden, Deutschland? Wie soll es mit uns weitergehen? Vielleicht heilt die Zeit die Wunden, doch keiner macht sie ungeschehen. Deutschland, oh mein Deutschland, welche Schmach musst du ertragen, dass dich deine eigenen Söhne unterstellen? Schämt man sich deiner, kann ihn kaum erwarten, den Tanz auf deinem Grab. Ideale und Werte, die einst galten, zählen nichts in diesen Tagen. Dieser Zustand geistiger Umnachtung ist kaum zu ertragen. Werde ich kämpfen, bis sie von dir lassen. All ihr Lügner und Volksverräter, die ihr das Land zerstört. Ihr seid so erbärmlich und im Grunde nicht mal diese Zeilen wert. Und dann schließe ich meine Augen, vergesse all dein Leid. Dann weiß ich, dass ich hier am rechten Fleck bin auf Erden, aber nur zur falschen Zeit. Aber nur zur falschen Zeit, zur falschen Zeit.